Kundgabe 5677. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.05.1953. Falsche Christi und Propheten. Maske des Satans. Ihr dürfet euch nicht in die Fangnetze des Satans begeben, der euch für sich gewinnen will, indem er eure Gedanken zu verwirren sucht, indem er scheinbar in meinem Namen redet und doch als selbst weit ab von der Wahrheit euch nur Unwahrheit unterbreitet. Es werden falsche Christi und falsche Propheten auftreten. Diese meine Worte bedenket und glaubet nicht einem jeden Geist, der mein Wort im Munde führet. Denn auch ein Ungeist bedienet sich meiner Worte, wenn er euch dadurch in sein Lager ziehen kann. Es wird in der Endzeit so mancher Mensch sich verwirren lassen, aber nur darum, weil er selbst lau ist und nicht zu mir selbst seine Zuflucht nimmt, um zur Wahrheit zu kommen. Und mein Gegner weiß es, wie er am besten die Menschen gewinnen kann, die noch nicht mir voll und ganz ergeben sind. Und er scheut sich nicht, unter der Maske der Frömmigkeit einzuwirken, auf jene. Sein Ziel ist, mein Bild zu verzerren, den Menschen mich zu entfremden. Sein Ziel ist, ihnen das Erkennen meiner selbst zu erschweren. Und darum bedient er sich der Worte, die vielerlei Bedeutung zulassen, und legt sie dann so aus, dass sie missverstanden werden und vom rechten Glauben an mich und der Liebe zu mir wegführen, weil ich nicht recht erkannt werden kann nach seiner Auslegung. Also mein Gegner beeinflusst schwache, nicht gänzlich gefestigte Menschen, in dieser Weise meine Worte auszulegen, also scheinbar für mich zu sprechen und doch gegen mich, weil es nicht die reine Wahrheit ist, die er verbreitet. Der ernste Wille, für mich und mein Reich zu arbeiten, wird diese Gefahr ausschließen. Wie viele aber stehen selbst noch nicht im lebendigen Glauben an mich und in tiefer Liebe zu mir und zum Nächsten, dass sie von meinem Geist erleuchtet sind. Und diese stehen gleichfalls im Leben an einer Stelle, wo mein Wort verkündet werden soll. Und darum sind sie verstandesmäßig bemüht, den Menschen die Auslegung zu geben. Der Verstand aber steht unter dem Einfluss des Gegners, der ihn verwirren möchte, um gegen mich zu wirken. Und immer wieder betone ich es, dass der Wille des Menschen, Wahrheit zu hören oder Wahrheit auszuteilen, allein bestimmend ist, ob er die Wahrheit empfängt oder Wahrheit gibt. Das Verlangen nach der reinen Wahrheit muss zuvor den Menschen erfüllen. Dann kann er überzeugt sein, dass ihm Wahrheit zugeführt wird, dass er mein Wort wahrheitsgemäß auffasst und auslegt. Mein Gegner ist eifrig am Werk, die Wahrheit zu untergraben. Und er hat Erfolg, wo der Wille zur Wahrheit nicht sehr groß ist, so dass ich selbst, als der Geber der Wahrheit, mich schützend davor stellen kann, weil der Wille des Menschen allein bestimmend ist für das Geistesgut, das er empfängt. Darum lasset euch nicht täuschen durch fromme Worte, die auch mein Gegner anwenden kann, wo er den rechten Boden dafür findet. Denn nicht das Wort selbst ist mein, sondern der Geist, den ich in meine Worte gelegt habe. Das Wort selbst, ohne meinen Geist, kann wohl verändert werden. Und so kann es auch von meinem Gegner verwandt werden, zum Erreichen seines Zieles, euch von mir und der Wahrheit zu trennen. Der Geist aber ist mein Anteil. Und so ihr nun den Geist im Wort suchet, wird euch mein Geist Aufklärung geben, die aber abweichet von der Auslegung dessen, der sich meines Wortes bedient und nicht von meinem Geist erfüllt ist. Es ist die Zeit des Endes, wo mein Gegner große Verwirrung anrichtet unter den Menschen. Darum seid achtsam und prüfet alles. Und so ihr es tut mit dem Anruf um meine Unterstützung, werdet ihr erkennen und stets nur das Gute behalten. Amen.